Marion stand am nächsten Morgen zur üblichen Zeit auf, antwortete auf alle Fragen, sie fühle sich besser und versuchte es durch die Wiederaufnahme ihrer gewohnten Beschäftigungen zu beweisen. Aber dass sie den ganzen Tag lang mit einem Buch in der Hand dasaß, ohne es zu lesen, zitternd am Feuer saß oder lustlos und matt auf dem Sofa lag, sprach nicht gerade für ihre Besserung. Und als sie zuletzt wegen zunehmender Schwäche früh ins Bett ging, wunderte sich Oberst Brandon über die Gelassenheit ihrer Schwester, die Marion zwar gegen deren Willen den ganzen Tag gehegt und gepflegt und ihr nachts die richtige Medizin aufgedrängt hatte, aber genau wie Marion auf den Schlaf und seine Wirkung vertraute und nicht wirklich beunruhigt war. Eine sehr ruhelose und fiebrige Nacht enttäuschte allerdings die Erwartungen beider. Und als Marion, nachdem sie darauf bestanden hatte, aufzustehen, sich außerstande erklärte, aufzubleiben und freiwillig in ihr Bett zurückkehrte, war Elinor sogleich bereit, Mrs. Jennings' Rat anzunehmen und nach dem Apotheker der Palmers zu schicken. Er kam, untersuchte seine Patientin und, obwohl er Miss Dashwood die Wiederherstellung ihrer Schwester in ein paar Tagen in Aussicht stellte, erklärte er doch, ihre Unpässlichkeit könne zu einer Entzündung führen und versetzte Mrs. Palmer durch das Wort Ansteckung, das er seinen Lippen entschlüpfen ließ, in äußerste Unruhe wegen ihres Säuglings. Mrs. Jennings, die Marians Beschwerden von Anfang an für bedenklicher gehalten hatte als Elinor, machte bei Mr. Harris' Diagnose ein ernstes Gesicht, bestätigte Charlottes Befürchtungen und Vorsichtsmaßnahmen und bestand darauf, dass sie umgehend mit dem Kind das Haus verließ. Und obwohl Mr. Palmer ihre Ängste als unbegründet abtat, brachte er es nicht über sich, der Besorgnis und dem Drängen seiner Frau zu widerstehen. Ihre Abreise wurde deshalb beschlossen und innerhalb einer Stunde nach Mr. Harris' Besuch brach sie mit ihrem kleinen Jungen und seiner Amme zu dem Haus einer nahen Verwandten von Mr. Palmer auf, die wenige Meilen jenseits von Bath wohnte, wohin ihr Mann auf ihr ernstes Drängen in ein oder zwei Tagen nachzukommen versprach und wohin sie auch ihre Mutter dringend bat, sie zu begleiten. Mrs. Jennings aber erklärte mit einer Herzensgüte, die ihr Elinors ganze Sympathie gewann, ihre Entschlossenheit, Cleveland nicht zu verlassen, solange Marion krank war, und sich zu bemühen, ihr durch unermüdliche Pflege die Mutter zu ersetzen, der sie sie weggenommen hatte. Und Elinor hatte an ihr bei allen Gelegenheiten eine äußerst hilfsbereite und rührige Gefährtin, die das Bedürfnis hatte, alle Mühe mit ihr zu teilen und wegen ihrer größeren Erfahrung in der Krankenpflege oft wirklich nützlich war. Die arme Marion, die sich durch ihre Krankheit matt und schwach und durch angegriffen fühlte, konnte nicht mehr hoffen, am nächsten Tag gesund zu sein, und der Gedanke, was dieser nächste Tag ohne diese unglückselige Krankheit gebracht hätte, verschlimmerte ihren Zustand noch, denn an diesem Tag hatten sie in Begleitung eines Dieners von Mrs. Jennings ihre Reise nach Hause antreten und ihre Mutter am folgenden Vormittag überraschen wollen. Wenn Marion überhaupt etwas sagte, dann waren es nur Klagen über den unvermeidlichen Aufschub, obwohl Elinor sie zu trösten und zu überzeugen versuchte, wovon sie damals selbst noch überzeugt war, nämlich, dass es nur ein ganz kurzer Aufschub sein würde. Der nächste Tag brachte im Befinden der Patientin wenig oder keine Veränderung. Es ging ihr jedenfalls nicht besser, aber wenn ihr Befinden sich schon nicht zum Guten verändert hatte, so hatte es sich auch nicht verschlechtert. Ihr Kreis wurde nun noch kleiner, denn obwohl Mr. Palmer aus echter Menschlichkeit und Gefälligkeit, wie auch aus der Abneigung gegen den Eindruck, seine Frau habe ihm Angst eingejagt, gar keine Lust verspürte, abzureisen, wurde er zu guter Letzt von Oberst Brandon überredet, sein Versprechen, ihr zu folgen, einzuhalten. Und während er seine Abreise vorbereitete, begann auch Oberst Brandon selbst mit sehr viel mehr Entschiedenheit von seinem eigenen Aufbruch zu sprechen. Hier aber hatte Mrs. Jennings die Freundlichkeit einzugreifen, denn den Oberst wegzuschicken, während seine geliebte Elinor um ihrer Schwester willen so viel durchmachte, hieß ihrer Meinung nach, beiden allen Trost zu rauben, und deshalb machte sie ihm auf der Stelle klar, dass sie ihn in Cleveland nicht entbehren könne, dass sie ihn abends zum Piquetspielen brauche, während Miss Dashwood oben bei ihrer Schwester sei und so weiter. Sie drängte ihn so, da zu bleiben, dass er, der der ersten Regung seines Herzens gefolgt war, als er nachgab, nun nicht mehr so tun konnte, als hätte er Einwände, besonders da Mrs. Jennings' Bitte eindringlich von Mr. Palmer unterstützt wurde, der sich anscheinend erleichtert fühlte, wenn er jemanden zurückließ, der so geeignet war, Miss Dashwood in jeder Gefahr zu helfen und zu beraten. Marion erfuhr natürlich von all diesen Veränderungen nichts. Sie wusste nicht, dass sie der Anlass gewesen war, weshalb die Besitzer von Cleveland ungefähr 7 Tage nach ihrer Ankunft abgereist waren. Es überraschte sie nicht, dass sie von Mrs. Palmer nichts sah, und da es sie nicht beunruhigte, erwähnte sie ihren Namen auch nie. 2 Tage waren seit Mr. Palmers Abreise vergangen, und ihr Befinden blieb mit geringen Veränderungen immer gleich. Mr. Harris, der sie täglich besuchte, sprach immer noch kühn von baldiger Genesung, und Miss Dashwood war ebenso optimistisch. Aber die Erwartungen der anderen waren keineswegs so zuversichtlich. Mrs. Jennings hatte schon zu Beginn von Marians Erkrankung entschieden, dass sie sie nie überstehen würde, und Oberst Brandon, der sich vor allem dadurch nützlich machte, dass er Mrs. Jennings Befürchtungen anhörte, war nicht in der Verfassung, ihrem Einfluss zu widerstehen. Er versuchte, sich seine Furcht, die bei dem entgegengesetzten Urteil des Apothekers absurd erschien, auf rationale Weise auszureden, aber die vielen Stunden des Tages, in denen er sich selbst überlassen war, waren nur zu sehr dazu angetan, melancholische Gedanken zu fördern, und er konnte die Überzeugung nicht loswerden, dass er Marion nie wiedersehen würde. Am Morgen des 3. Tages aber wurden die düsteren Vorhersagen der beiden beinahe zerstreut, denn als Mr. Harris kam, erklärte er, es gehe seiner Patientin wesentlich besser. Ihr Puls war viel kräftiger und ihr allgemeiner Zustand vielversprechender als beim vorigen Besuch. Elinor, die ihre schönsten Hoffnungen bestätigt sah, war voller Zuversicht und freute sich, dass sie in den Briefen an ihre Mutter mehr ihrem eigenen Urteil als dem ihres Freundes vertraut hatte, indem sie Marians Indisposition, die sie in Cleveland festhielt, herunterspielte und beinahe schon den Zeitpunkt festlegte, an dem Marian imstande sein würde zu reisen. Aber der Tag ging nicht so hoffnungsvoll zu Ende, wie er begonnen hatte. Gegen Abend verschlechterte sich Marians Zustand wieder, und sie fühlte sich erschöpfter, ruheloser und unwohler als vorher. Ihre immer noch optimistische Schwester allerdings war geneigt, den Umschwung auf nichts anderes zurückzuführen als darauf, dass sie aufgestanden war, damit ihr Bett gemacht werden konnte. Sie verabreichte ihr die vorgeschriebenen Tropfen und sah sie zu guter Letzt mit Erleichterung in einen Schlummer sinken, von dem sie die denkbar beste Wirkung erwartete. Obwohl ihr Schlaf nicht so ruhig war, wie Elinor gehofft hatte, dauerte er doch ziemlich lange, und da ihr daran lag, die Wirkung selbst zu beobachten, beschloss sie, während der ganzen Zeit bei ihr am Bett zu sitzen. Mrs. Jennings, die nichts von der Verschlechterung im Befinden der Patientin wusste, ging ungewöhnlich früh zu Bett. Ihre Zofe, die eine der Hauptpflegerinnen war, erholte sich im Zimmer der Haushälterin, und Elinor blieb mit Marian allein. Deren Schlummer wurde immer unruhiger, und ihre Schwester, die mit unablässiger Aufmerksamkeit verfolgte, wie sie sich rastlos im Bett hin und her warf und die häufigen unartikulierten Schmerzenslaute hörte, die sie von sich gab, hätte sie gern aus einem so qualvollen Schlaf geweckt, als Marian plötzlich durch ein zufälliges Geräusch im Haus erwachte, aufschreckte und fiebernd fantasierte. »Kommt Mama?« »Noch nicht«, sagte ihre Schwester, indem sie ihre Bestürzung verbarg und Marian beim Hinlegen half. »Aber sie wird, hoffe ich, bald hier sein. Es ist ja ein weiter Weg von hier nach Borton.« »Aber sie darf nicht über London fahren«, rief Marian auf dieselbe hektische Weise. »Ich werde sie nie wiedersehen, wenn sie über London fährt.« Elinor begriff mit Schrecken, dass sie nicht ganz bei sich war, und fühlte ihren Puls, während sie sich bemühte, sie zu beruhigen. Er war schwächer und schneller als je. Und da Marian immer noch unzusammenhängend von Mama sprach, wurde ihre Panik so groß, dass sie auf der Stelle Mr. Harris rufen lassen und einen Boten nach Barton absenden wollte, um ihre Mutter zu holen. Oberst Brandon in dieser Angelegenheit um Rat zu bitten, drängte sich ihr sofort auf, als sie den Entschluss dazu gefasst hatte. Und sobald sie geklingelt hatte, damit die Zofe ihren Platz bei ihrer Schwester einnehmen konnte, eilte sie hinunter ins Wohnzimmer, wo er, wie sie wusste, normalerweise zu noch späterer Stunde zu finden war. Es war keine Zeit zu verlieren. Ihre Ängste und Schwierigkeiten waren ihm sofort klar. Ihre Ängste versuchte er gar nicht erst zu zerstreuen, weil es ihm an Zuversicht fehlte. Er hörte sie sich schweigend und niedergeschlagen an. Aber ihre Schwierigkeiten wurden umgehend aus dem Weg geräumt, denn mit einer Bereitwilligkeit, die der Situation entsprach, und als hätte er ihre Bitte schon geahnt, stellte er sich selbst als Bote zur Verfügung, um Mrs. Dashwood zu holen. Elinors Einwände waren schnell zerstreut. Sie beschränkte ihren Dank auf ein paar kurze, aber tief empfundene Worte. Und während er ging, um seinen Diener eiligst mit einer Nachricht zu Mr. Harris und einem Auftrag für Postpferde wegzuschicken, schrieb sie ein paar Zeilen an ihre Mutter. Die Wohltat, in diesem Augenblick einen Freund wie Oberst Brandon zu haben, einen solchen Reisebegleiter für ihre Mutter, wie dankbar war sie dafür. Einen Reisebegleiter, dessen Freundschaft sie trösten könnte. Soweit der Schock einer solchen Nachricht überhaupt gelindert werden konnte, würden seine Gesellschaft, sein Takt und seine Hilfe ihn lindern. Was immer auch in ihm vorgehen mochte, er handelte unterdessen mit voller Geistesgegenwart, traf alle notwendigen Anstalten mit großer Promptheit und berechnete genau den Zeitpunkt, zu dem sie ihn zurückerwarten konnte. Nicht ein Augenblick wurde durch irgendwelche Verzögerungen verloren. Die Pferde trafen ein, noch bevor sie erwartet wurden, und Oberst Brandon drückte ihr nur mit einem ernsten Blick die Hand, sagte ein paar Worte so leise, dass sie sie nicht verstand, und stieg schnell in die Kutsche. Es war ungefähr 11 Uhr, und sie kehrte in das Zimmer ihrer Schwester zurück, um die Ankunft des Apothekers zu erwarten und den Rest der Nacht bei ihr zu wachen. Es war eine für beide fast gleich unerträgliche Nacht. Stunde um Stunde verging für Marian in quälender Schlaflosigkeit und in Fieberfantasien und für Elinor in beklemmenden Angstzuständen, bevor Mr. Harris eintraf. Nun, da ihre Befürchtungen einmal geweckt ein Übermaß erreichten, bezahlte sie damit für all ihre frühere Unbesorgtheit, und die Dienerin, die bei ihr saß, denn sie wollte nicht zulassen, dass Mrs. Jennings gerufen wurde, quälte sie durch ihre Anspielungen auf das, was ihre Herrin gefürchtet hatte. Marians Gedanken waren mit Unterbrechungen immer noch auf unzusammenhängende Weise mit ihrer Mutter beschäftigt, und jedes Mal, wenn sie ihren Namen nannte, gab es der armen Elinor, die sich Vorwürfe machte, dass sie die Krankheit tagelang nicht ernst genommen hatte und verzweifelt nach einer unmittelbaren Erleichterung suchte, einen Stich ins Herz, und sie bildete sich deshalb ein, dass alle Hilfe vielleicht bald umsonst sein würde, dass alles zu lange verschleppt worden war, und malte sich aus, wie ihre arme Mutter zu spät kommen würde, um ihr geliebtes Kind noch zu sehen oder jedenfalls, um sie noch bei Bewusstsein zu sehen. Sie war schon im Begriff, noch einmal nach Mr. Harris zu schicken oder, wenn er nicht kommen konnte, nach jemand anderem, als er eintraf, wenn auch erst nach 5 Uhr. Seine Diagnose allerdings machte seine Verspätung zum Teil wieder gut. Denn obwohl er eine ganz unerwartete und unangenehme Verschlechterung der Patientin feststellte, sah er sie nicht in ernsthafte Gefahr und sprach von der Erleichterung, die eine neue Behandlungsart verschaffen musste, mit einer Zuversicht, die sich in geringerem Maße auch auf Elinor übertrug. Er versprach, nach 3 oder 4 Stunden noch einmal wiederzukommen und ließ sowohl die Patientin als auch ihre besorgte Pflegerin gefasster zurück, als er sie vorgefunden hatte. In großer Sorge und mit vielen Vorwürfen, dass man sie nicht gerufen hatte, hörte Mrs. Jennings am Morgen von den Ereignissen der Nacht. Ihre früheren Befürchtungen, die nun mit größerer Berechtigung wieder erwachten, ließen keinen Zweifel über den Ernst der Lage zu, und obwohl sie Elinor Trost zuzusprechen versuchte, erlaubte ihre Überzeugung von der Gefahr, in der ihre Schwester schwebte, ihr nicht, Elinor Hoffnung zu machen. Ihr Schmerz war wirklich echt. Der schnelle Verfall, der frühe Tod eines so jungen, so anmutigen Mädchens wie Marian hätte auch einen weniger beteiligten Menschen bekümmert. Auf Mrs. Jennings Mitgefühl aber hatte sie andere Ansprüche. Sie war 3 Monate lang ihr täglicher Umgang gewesen, war immer noch unter ihrer Obhut, war, wie man wusste, tief gekränkt worden und seit langem unglücklich. Auch am Kummer ihrer Schwester, ihres besonderen Lieblings, nahm sie Anteil. Und was ihre Mutter betraf, wenn Mrs. Jennings überlegte, dass Marian ihr wahrscheinlich das bedeutete, was Charlotte für sie selbst war, dann hatte sie in ihrem Leid ihr tiefstes Mitgefühl. Mr. Harris war bei seinem zweiten Besuch pünktlich, aber er wurde in seinen Hoffnungen auf den Erfolg des ersten enttäuscht. Seine Medizin hatte versagt. Das Fieber hielt unvermindert an, und Marion, ruhiger, aber nicht gefasster, lag immer noch in tiefer Betäubung. Elinor, die all seine Befürchtungen und mehr als das im Nu erkannte, schlug vor, weiteren medizinischen Rat hinzuzuziehen. Aber das hielt er nicht für nötig. Er wollte noch etwas Neues versuchen, ein neues Mittel, auf dessen Erfolg er ebenso sicher rechnete wie auf den des vorigen. Und schließlich endete sein Besuch mit aufmunternden Worten, die zwar Miss Dashwoods Ohr, aber nicht ihr Herz erreichten. Sie war außer bei dem Gedanken an ihre Mutter ruhig, aber beinahe ohne Hoffnung, und in dieser Verfassung blieb sie bis mittags, wobei sie sich kaum vom Bett ihrer Schwester rührte, ihre Gedanken von einem schmerzlichen Bild, von einem leidenden Freund zum anderen wanderten und ihre Niedergeschlagenheit dadurch noch zunahm, dass Mrs. Jennings sich nicht scheute, die Heftigkeit und Gefahr dieses Anfalls auf die wochenlange vorherige Kränklichkeit zurückzuführen, die Marians Enttäuschung hervorgerufen hatte. Elinor konnte sich diesem Gedanken nicht verschließen, und er vermehrte noch ihre Trostlosigkeit. Gegen Mittag aber begann sie, auch wenn sie aus Vorsicht, aus Furcht vor Enttäuschung sogar ihrer mütterlichen Freundin gegenüber eine Zeit lang Schweigen bewahrte, sich einzubilden, zu hoffen, im Puls ihrer Schwester eine leichte Besserung zu entdecken. Sie wartete, beobachtete, fühlte ihn immer wieder und wagte schließlich mit einer inneren Spannung, die sich schwerer unter äußerer Ruhe verbergen ließ als all ihre vorhergehende Verzweiflung, Mrs. Jennings von ihrer Hoffnung zu berichten. Obwohl Mrs. Jennings nach eigenem Messen des Pulses eine vorübergehende Belebung zugeben musste, bemühte sie sich, ihre Freundin davor zu warnen, auf eine anhaltende Besserung zu vertrauen, und Elinor, die jede Aufforderung zur Vorsicht ernst nahm, hütete sich auch selbst vor übereilter Hoffnung. Aber es war zu spät. Schon hatte Hoffnung sie erfasst, und in der dadurch ausgelösten Erregung beugte sie sich über das Bett ihrer Schwester und wartete. Sie wusste kaum worauf. Eine halbe Stunde verging, und immer noch hielten die glückverheißenden Zeichen an. Neue kamen sogar hinzu. Ihr Atem, ihre Haut, ihre Lippen verhießen Elinor Besserung, und Marion richtete ihre Augen mit einem gefassten, wenn auch müden Blick auf sie. Furcht und Hoffnung hielten sich nun die Waage und ließen ihr bis zur Ankunft von Mr. Harris um 4 Uhr keinen ruhigen Augenblick. Dann brachten seine Zusicherungen, seine Glückwünsche zur einsetzenden Gesundung ihrer Schwester, die seine Erwartungen noch übertraf, ihr Zuversicht, Mut und Tränen der Erleichterung. Marion ging es in jeder Hinsicht spürbar besser, und er erklärte, sie sei völlig außer Gefahr. Mrs. Jennings, vielleicht zufrieden damit, dass die Panik der anderen ihre bösen Vorahnungen wenigstens teilweise bestätigt hatte, versagte dem Arzt ihr Vertrauen in sein Urteil nicht und gab mit ungeheuchelter Freude und bald auch mit ungetrübter Heiterkeit die Wahrscheinlichkeit einer völligen Genesung zu. Elinor gelang es nicht, heiter zu sein. Ihre Freude war anders und drückte sich ganz anders aus als in Fröhlichkeit. Dass Marion dem Leben, der Gesundheit, den Freunden und ihrer an ihr hängenden Mutter wiedergegeben war, war ein Gedanke, der sie mit köstlichen Empfindungen der Erleichterung erfüllte, und ihr Herz schwoll vor tief empfundener Dankbarkeit, aber verleitete sie nicht zu offenen Äußerungen ihrer Freude, zu Gesprächigkeit, zum Lächeln. Elinor empfand eine tiefe Genugtuung, verschwiegen und stark. Mit kurzen Unterbrechungen blieb sie den ganzen Nachmittag am Bett ihrer Schwester, zerstreute jede Unruhe, sprach ihr in ihrer Mutlosigkeit mit ihren Antworten Trost zu, gab ihr jeden Beistand und wachte über fast jeden Blick und jeden Atemzug. Ab und zu erinnerte sie die Möglichkeit eines Rückfalls daran, was Angst bedeutete, aber als sie bei ihren häufigen und genauen Beobachtungen sah, dass alle Symptome der Besserung anhielten, und als sie sah, wie Marion um 6 Uhr in einen ruhigen, gleichmäßigen und anscheinend wohltuenden Schlaf sank, brachte sie ihre Zweifel zum Schweigen.